Also man muss ja gucken, ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer. Bei der Sarrazin-Auseinandersetzung hatten wir zum ersten Mal die Situation, dass was die veröffentlichte Meinung angeht, also sagen wir mal die bio-deutsche Presse, wie die darauf reagiert hat, das war schon mal was Besonderes. Also bis hinein in die Springerblätter ist Sarrazin kritisiert worden für das, was er erzählt hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei weitem nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber im Vergleich zu dem, was wir früher an Reaktionsweisen gehabt haben, war da schon eine neue Qualität drin. Der Umstand, dass Heinz Buschkowski als Bezirksbürgermeister von Neukölln durch alle Talkshows geholt wurde, der sich gezwungen sah, sich von Sarrazin zu distanzieren, ich glaube, er meint es auch ehrlich, gleichzeitig aber mit seinem Multikulti ist gescheitert, von der eigenen Partei und von unserem regierenden Bürgermeister Paroli gekriegt hat. Und der hat gesagt, das ist Quatsch. Multikulti kann gar nicht gescheitert sein, weil es die Realität in Berlin. Und zwar jetzt keine, die so nach dem Motto, wir sind alle beim Volkstanzen und halten uns das Händchen dabei, sondern Multikulti funktioniert auf der Grundlage, wie alles gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert, was auf Toleranz und Akzeptanz basiert. Nämlich festzustellen, die Leute leben hier. Und die Leute haben Konflikte miteinander. Und Multikulti ist keine Wohlfühlveranstaltung, sondern ist eine Auseinandersetzungsveranstaltung. Die Menschen müssen miteinander reden, die müssen sich auch miteinander streiten. Und ehrlich gesagt, in meinem Haus, egal ob das jetzt kulturell, ethnisch, religiös oder einfach persönlich bedingt ist, wenn ich mit meinem Nachbarn Streit habe, muss ich den klären. Selbstverständlich. Aber ich kann nicht sagen, die sollen jetzt einfach mal ausziehen, die sollen verschwinden, die sollen das Land verlassen, bloß weil sie mir auf die Nerven gehen. Nein, geht nicht. Diese Auseinandersetzungsebene müssen wir hinkriegen. Und diese Auseinandersetzungsebene kriegen wir auch hin, wenn die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure beharrlich an einer bestimmten Linie weiterarbeiten und eine Grenze ziehen zu dem, was in der öffentlichen Debatte nicht mehr akzeptiert wird. Da gebe ich Hackern völlig recht, bestimmte Debatten muss man verweigern. Und muss den Fokus auf andere Diskussionen lenken. Ich glaube, beunruhigend sind nicht allein die populistischen Thesen von Sarrazin und Co., vielmehr die Plausibilität, die seinen Ausführungen zugestanden wird in diesem Land. Eine erstaunliche Anzahl von Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Meinungsmacherinnen sind sich einig. Die sarrazinische Biologismus hat zwar in Deutschland keinen Platz, im Kern aber habe der Mann doch recht. Nicht wenige feiern oder haben ihn gefeiert, den ehemaligen Finanzsenator Berlins, als Tabubrecher mit visionärem Blick für Deutschlands Zukunft. Welches Tabu? Die Skandalisierung der Migration gehört zum Standardrepertoire. In Deutschland ist es sinnlos, den infamen Behauptungen von Sarrazin wissenschaftliche Fakten entgegenzustellen zu wollen, um zu beweisen, was Migrantinnen wirklich tun oder lassen können. Saftar Çınar hat ja heute früh über Schröder und Frauengesetze ja etwas gesagt. Nur vor kurzem wurden nämlich Migrantinnen der besonderen Missachtung von Frauenrechten bezichtigt. Die aktuelle Hysterie zeigt aber einmal mehr, dass es den Kritikerinnen der Migration nicht um Gleichberechtigung geht. Hier wird über Frauen nur noch als Gebärende gesprochen, die entweder zu viel oder zu wenig Nachwuchs produzieren. Es muss darum gehen, rechtliche und politische Strukturen zu schaffen, die es Migrantinnen ermöglichen, selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Es gibt immer noch sehr viele Menschen. Wir haben ja, glaube ich, heute Vormittag in der ersten Debatte auch über Menschen gesprochen in unterschiedlichen Bezirken, nämlich drei Bezirke wurden ja genannt. In den Bezirken Menschen mit Migrationshintergrund leben, die immer noch nicht auf kommunaler Ebene Wahlrecht haben. Insofern denke ich, für mehr Gleichberechtigung müssen wir kämpfen, eintreten und für mehr Partizipation, was ich schon bereits gesagt habe. Immer wenn es um Migranten geht, wird suggeriert, dass sie zu viel Geld von unserem Geld zu Unrecht uns wegnehmen. Die ganze Statistik darüber, wie viel Migranten zum wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes beigetragen haben, dass sie deshalb bewusst und organisiert von den deutschen Firmen und der deutschen Regierung hierher geholt wurden, spielen keine Rolle. Ganze Zeit lässt man die Migranten als Gruppe, auch unabhängig davon, ob sie deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben oder nicht, in einem Vakuum. Auf diesen Vakuum kann man immer wieder einschlagen und in dem kann man die Schuld finden. Also vor diesem Vakuum muss man sich fürchten. Das ist etwas, was politisch bei den Wahlen immer wieder gebraucht und hochgeholt werden kann. Viele Beispiele aus der konkreten Politik von konkreten Politikern sprechen davon. Es gibt jetzt neue Ansätze, die besagen, von uns gut ausgebildete Migranten verlassen das Land. Der Stern hat einen ganz großen Artikel über die Migranten, die ausgewandert sind und uns so viel Geld gekostet haben, geschrieben. Gleichzeitig will man aber nur die hochqualifizierten Migranten hier in unser Land hineinlassen. Und das ist eine Diskussion, die in ihrer Art von der hohen Politik vorgegeben wird. Wir brauchen andere Dirigenten in diesem Land, die den Takt anders schlagen und das Orchester aus allen Menschen, die in diesem Land leben, zu einer Melodie führen, wo es unwichtig ist, ob die Geige von einem Inder oder einem Deutschen gespielt wird oder einem Afrikaner, wo es wesentlich ist, dass wir eine Sozialgemeinschaft sind in einem Land, in dem Geld genug ist, um auch soziale Probleme zu lösen, die für mich, die vor vielen Jahren hierher gekommen sind, nicht allein die Probleme von meiner nationalen Gruppe oder von Minderheit als Gruppe, sondern soziale Probleme in diesem Land sind soziale Probleme meiner Mitmenschen. Eigentlich wäre es mir am liebsten, es gäbe solche Runden, wo wir miteinander darüber Probleme in verschiedenen Kiezen von Menschen, die dort leben, lösen, wo wir Ängste bei allen berücksichtigen, auch bei den Bio-Deutschen. Die sind auch meine Menschen. Und wenn Menschen über Generationen aus Sozialhilfe nicht rausgekommen sind, sind das auch meine Kinder, die keine Chance haben, hochzukommen, weil die Eltern ihnen nicht beigebracht haben, dass Schule was Gutes ist. Es sind politische Entscheidungen, die für die Verarmung und soziale Deklassierung zunehmender Teile der Bevölkerung verantwortlich sind. Reden wir davon, wie dieses Deutschland jahrzehntelang den Eingewanderten ihre sozialen und politischen Rechte vorenthalten hat. Reden wir davon, dass Migrantinnen der Zugang zu Bildung, Wohnraum und Arbeitsplätzen in öffentlichen Institutionen und Ämtern ebenso wie in Clubs und Fußballvereinen systematisch erschwert wird. Inzwischen werden bestimmte Fußballer mit Migrationshintergrund gefeiert, sogar Integrationspreis, Bambi-Integrationspreis wird ihnen verliehen und. Die sind aber auch gut. Die sind aber auch gut, ja, stimmt. Ich bin ja kein Fußballer, aber Özil und Co. sind durchaus gut, das stimmt. Problem ist, glaube ich, eigentliche Problem ist, sind weder die Armen noch Migrantinnen. Das Problem ist eine Politik, die Armut und Rassismus produziert. Das Problem ist eine Gesellschaft, die sich auch über Ausgrenzung definiert. Und darüber müssen wir hinwegkommen. Das ist, glaube ich, entscheidend. Wenn wir tatsächlich von politischer Teilhabe, von Integration, von Partizipation reden, müssen wir eine bessere politische Gesellschaft in Deutschland tatsächlich auch schaffen. Irgendwo anzukommen dauert lange. Auch neue Menschen zu akzeptieren und sie als Dazugehörige anzuerkennen, sie anzunehmen, dauert auch lange. Wir sind in eine Zeit angekommen, in der in der Gesellschaft Strukturen gewachsen sind, die ein Landesmigrationsbeirat ermöglicht haben. Dort sind Arbeitsgruppen geschaffen worden, die aus Migranten und Vertretern der Berliner Senatsverwaltung bestehen, wo erkannt worden ist, damit Integration wirklich umgesetzt werden kann, müssen neue Strukturen, gesetzliche Strukturen geschaffen werden. Diese Struktur ist das Partizipations- und Integrationsgesetz. Es ist an vielen Orten diskutiert worden und an fast allen Orten als ganz, ganz positiv und wichtig für die Entwicklung dieser Stadt angesehen worden. Darüber freue ich mich sehr und hoffe, dass wir auf diesem Weg weiter unsere Gesellschaft voranbringen werden. Also der Berliner Landesbeirat für Integration und Migrationsfragen hat in seiner Sitzung am 20. Januar übrigens einstimmig beschlossen, dass es in Berlin ein Partizipation-Integrationsgesetz geben soll. Darüber hinaus sind diverse Ausländerverbände, die nach § 42 Absatz 2 GGO 2 und auch also in die Liste eingetragen sind, auch Fachkreise und Verbände nach § 41 GGO dazu angehört worden bzw. um Stellungnahmen gebeten worden. Viele von diesen Vereinen und Verbänden haben sich dazu geäußert bzw. Stellungnahmen geliefert. Insofern sind wir Vereine, Verbände, aber auch Vertreter von Migrantenorganisationen durchaus an der Entwicklung von diesem Partizipation- und Integrationsgesetz beteiligt gewesen. Ich hatte ja vorhin schon ein paar Punkte genannt, in denen Vereine, Verbände mit Migrationshintergrund beziehungsweise für Menschen mit Migrationshintergrund ja deutlich nochmal durch das Gesetz gestärkt worden sind, mehr beteiligt werden in Zukunft. Das habe ich nochmal deutlich gemacht. Glaube ich, in der nächsten Runde geht es ja nochmal darum. Das werden die Kolleginnen und Freunde nochmal erläutern. Ansonsten wichtig ist es, glaube ich, dass Integration in Zukunft Pflichtaufgabe des Landes wird. Das ist, glaube ich, entscheidend und wichtig. Berlin ist eine vielfältige, bunte und multikulturelle Metropole und es wird so bleiben. In Berlin leben Menschen aus 180 Nationen, Ländern glücklich, friedlich miteinander zusammen. Dieses Gesetz hat tatsächlich Grenzen. Die Grenzen dieses Gesetzes liegen daran, dass das Gesetz nun einen bestimmten Handlungsrahmen hat. Also wir können weder in Bundesgesetze reinfuschen, noch können wir eine interkulturelle Öffnung in der Privatwirtschaft anordnen. Das Gesetz bezieht sich einzig und allein auf Beratungsstrukturen und Gremien des Landes Berlin, also der Landesbeirat für Menschen mit Behinderte, der Landeselternausschuss, der Landesbeirat, der Landesseniorenbeirat, Familienbeirat, also all diese Beiräte. Dieses Gesetz kann nicht sagen, Verein XYZ, Kleingartenhundeverein, Dackel, deutsche Schäferhunde, sonst weiß ich was. Das kann da nicht mit einbezogen werden. Aber wir haben heute immer vom öffentlichen Dienst geredet und da waren wir ein bisschen ungenau, weil wir reden nicht nur alleine vom öffentlichen Dienst, sondern wir reden auch von den landeseigenen Betrieben. Beispielsweise, wir reden auch von der interkulturellen Öffnung bei Vivantes beispielsweise, ja? Da liegen aber die Grenzen des Gesetzes.